Immer Wodka, immer Whisky, immer Eimer weiße Bier. Weit von Müller, weit von Meier und auch ich. In den übelsten Kaschen, wenn da was auf, dann wir. Weit von Müller.